Aber dein Vater bekümmert das was. Da wäre nachher schon auch noch ein Wort mitzureden haben. Ja, bald der Achtros einen Stall zwingen haben. Sei nicht so fad, sonst laufe ich da davon. Haben der Achtros zwingen oder nicht? Mir ist ein Ochs schon zu viel. Besonders wenn ich ihn mein Leben lang haben müsst. Jetzt sehe ich Sam, dass mein Vater recht hat, wenn er sagt, dass es leitnerische, ganz holzkackste Biffin sei. Was sind wir? Ganz holzkackste. So, wir zwei sind fertig. Ich kaufe mir meine Würste allein. Mir leid's keine Würst. Wir haben keinen Bulldog. Franzl. Wir haben keinen Bulldog. Gefranzl. Wir haben keinen Bulldog. Schwefis aus Ammoniak, da dazu. Leider, das geht ja nicht. Das geht ja gar nie. Also, mein Miesthaufen ist mir groß genug. Ein Schwefis aus Ammoniak darfst mit einem Rhenania-Phosphat niemals nicht mischen. Mein Miesthaufen ist mir groß genug. Du redest nachher von einem Patent Kali, ha? Und von einem Ammoniak, wenn du gerade ein Mist hin tust, ha? Aber ich kenn dich schon mal lieber ausspielen, ihr möchtet mich, gell? Weil mein Wurz ja so schön geraten ist. Ich brauch keine Chemikali. Bei mir wächst das so auch. Geh, Herr Pfarrer, wenn man fleißig bett, wächst das so auch. Und braucht man keine Chemikalien und keinen Bulldog. Und leid auch nur eine halbe. Wo wird denn? Lassen wir uns noch eine einschenken. Also, ausnahmsweise. Weil heute halt alle so lustig sind. Sehen Sie noch ein helles. Ziehen Sie mir auch. Bald wir schon runter schwimmen, dann möchte ich nicht drucken bleiben. Geh, trinkt sich zwar auch gleich aus, sonst muss ich zweimal gehen. Ja. Also. Kauft er auch noch eine halbe, das kommt ja nicht so teuer wie ein Bulldog. Ja, jetzt hast du mir einen Nagel auf den Kopf getroffen. Ha, mein Lieber, da darf einer lang hinsaufen, bis ein Bulldog versuffer ist. Ha, ha, ha. Sich bei so einem Handel, da waren die Rutscher wieder keine Mutter, gell? Ja, ein Birnenbauer darf heutzutage nicht mehr so nass fordern, weil die Maschinen zu viel schmürmlicher haben. Und der Russ auf den Dingen ist gerade Wasser, das dir nichts kostet. Und kein teures Rohöl und kein Schmierm. Hey, lass mich doch du ausgehen. Wir haben auch dir danach, die sein Russ, mein Lieber. Ist erst eins verreckt. Mitten beim Machen. Ja, Prost, Mann. Leitner, hast du nicht gehört? Ihr gesagt, das ist erst einer verreckt. Also hat der Hunger der Heiter. Wem ist ein Russ, der hungert? So sau himmeldumm brauchst, weil du nicht der Herrin mir einen Unglück getroffen hat. Jetzt wär's gleich lustig, Herr Pfarrer, ich meine, ich hol einen schönen Darm. Oh, meine lieben Leute, der Balser, will sagen, der Herr Bürgermeister, hat mir gerade vorhin eine bedeutende Angelegenheit vorgetragen. Bedeutend. Er meint, was wir am nächsten Sonntag mit unserem Pferdeumritt tun sollen. Also, das Thema, das kommt mir jetzt gerade recht. Ja, mir auch. Ganz einfach hoch werden den alten Ruschmarren, den schaffen wir ab. Pass nur auf, dass du nicht abgeschafft wirst. Komm, ist ja ein paar Tage Bürgermeister, möchte gleich unseren alten Umritzgrund richten. Na ja, dann sagen wir halt statt abschaffen, ersetzen, nicht? Ersetzen. Sehr gut, Balser, sehr gut. Der Umritt war ja letztes Jahr schon schlecht besucht. Und heuer, nachdem sich der Grobinger auch einen Bulldog angeschafft hat, dürften an Umritt keine 5 Rost mehr zu sehen sein. Ein Augenblick, Hochwirten, ein Augenblick. Also das mit den 5 Rost, das kann nicht stimmen, weil er ich 8 hab. Gemacht da kann ich sprich nach bei 7 hast. Wenn sie dir ja verreckt, als du dem zu viel Haber gegeben hast. Komm, darfst du mit der Blecker, hä? Na, vom Arschmann wirst du deinen Halter nicht zu rissen haben. Ja, ein Bleck nur zu. Ja. Ich kann noch einspannen. Und wenn wir noch ein paar Halter draufgingen. Aber du, wenn dein Bulldog Bauchweh kriegt, ist Feierabend. Oder du musst um einen der 100. Halter froh sein. So musst du daherreden. Ja, richtet deine Straßen her, wie es der Brauch ist, dann fahren Kiesi. Ja, was ich mit meinem eigenen Weg tue, das sei gegen andere Leute überhaupt nicht so. Zu einem eigenen Weg. Jetzt weißt du ganz gut, dass ich durch die Leitnergassen zu meinem Nacken rum muss. Ja, sei froh, wenn du mich darfst. Von der wird da gar nichts geredet, verstehst? Ich habe das Recht dazu. Seit 50 Jahren habe ich das Recht. Ja, das hättest du nicht, wenn ich dein Großvater an meiner geschworen hätte. Du Mann, der geht, dass du für dich nicht einmal reit. Was du jetzt behauptet hast, gell? Aber mit dir mag ich gar nicht prozessieren. Ja, prozessieren noch? Ja. Mein Großvater hat keinen Meiner geschworen. Aber meine lieben Leute. Mein Großvater hat keinen... Aber meine lieben Leute. Ja, weil es wahr ist. Hat mein Großvater oder hat sein Großvater... Aber meine lieben Pfarrkinder, die Seelen unserer lieben Toten wollen wir im Frieden lassen. Ja. Also, der größte Fortschritt unserer modernen Zeit hat es mit sich gebracht, dass den nächsten Sonntag am herkömmlichen Pferdeumritt in Dürling

Da wird etwas aufgeräumt. Wenn sie es noch nicht spannen, aber spannen müssen sie das ja. Weil du die ganze Nacht das Wasser Kassenobelei verlässt. Sticker bleiben denen sein. Spannen können sie es ja. Aber aufweisen, aufweisen, Franz, das ist dann Nummer. Na ja, es gut ja ein Rohr ausgerissen haben, nicht? Ja. Sticker bleiben denen es gewiss. Ja. Vorn droht der Bürgermeister mit da vorne. Programm für das Schienerl. Die Bulldog-Umfahrt. Die landwirtschaftliche Maschinenausstellung vom Schmidt Thomas und andere Neuheiten. Andere Neuheiten, sagt er. Ein Festprogramm für das Schienerl. Was ist denn los? Ich komme schon. Heute lass mich durch. Was ist noch? Gehen wir ins Büro rein. Häuser Liesl und der Leitner Franzl sind schon drin. Jetzt dreh, Franzl. Ja, von mir stammt der Plan nicht. Liesl hat gemeint, wir könnten es so machen. Und ich muss sagen, mir gefällt es eh schlecht. Von mir stammt er auch nicht, der Plan. Der Kirgel hat gemeint. Psst! Wir sind halt miteinander draufgekommen, nicht? Zu zweit ist man gescheiter wie allein. Also, wir müssen meinem Vater so weit bringen, dass er einen Bulldog kauft, meint Liesl. Mhm. Sonst kommen wir zwei nie zusammen, weil ihr Vater nicht anders da mag. Aber zwingen können wir einen Leitner nicht. Das müssen wir schlau anstellen, sagt der Gerrit. Ja, schlau. Schlau. Also, wenn er einen Bulldog geschenkt kriegt, ne? Na, daran vielleicht behalten, meint Liesl. Und direkt schenken lasst ihn sie auch wieder nicht. Sagt der Kirgel. Ja. Er muss ihn so quasi durch ein Los gewinnen, meint Liesl. Heute auf die Nacht wird beim Wirt ein Bulldog ausgelost und der Leitner gewinnt. Hey. Den Bulldog stift angeblich der Schmied Thomas. Was ich? Ja, du, sozusagen als Dreingab zu der Maschinenausstellung. Ja. Ha? Habt's uns? Freilich. Ah, ja, gut, habt ihr es vorher gebracht. Jetzt kommt's gerade noch drauf an, dass der Thomas nicht tut. Warum nachher nicht? Schau, den Bulldog kaufen wir jetzt. Und zahlen? Zahlen. Zahlen tun ich mit meinem Heiratsgut 8 Tage nach der Hochzeit, hat der Kirgel gemeint. Ja. Gut. Du darfst gerade einen Vertrag unterschreiben, Liesl. Du hast den Tintenkuli. Seh. Hab ich sie dabei gesagt, Thomas. Der Bulldog, hab ich gesagt, der ist so gut, als wir verkauft. Kirgel, du schreist das gleich aus, dass ich heute auf Nacht beim Wirt den Bulldog spendiere. Wohl. Das Los kostet ein 50er. Oh, der macht aber ein sauberes Geschäft. Was? Mit dem Geld stift ihr Freibier noch Umritt. Gut, jetzt kommt der Franzl. Jetzt weiß man Matros in den Stall rein, gell? Die haben ja einen Segen gekriegt. Ja, wie das nicht hat, dann machen können. Der hochwürdige Herr Onkel. Mit 80 Jahren noch reiten. Naja, auf der alten Fuchsstürten ist er ja drum gesessen, wie auf einem Canapé. Aber feierlich hat er es gemacht. Da muss man loben. Mein hochwürdigen Herrn Brüder. Und gleich geschaut, gell? Ja. Ja. Ist der Junge? Ja, jetzt haben wir's. Ja. Jetzt werden die anderen mit den Bulldog auch bald kommen, meine ich. Wir gingen jetzt ein wenig spekulieren, eine Gassennummer. Ich meine, ich hör's schon kommen. Gehst du mit? Ja, ja. Gehst du mit? Dicker bleiben, wenn's dir'n. Sollen wir's rausziehen mit dir los? Ja, wie der Vater meint. Also machen wir's. Wir gehen es rausziehen, wir können es aber auch drin hängen lassen. Ja, weil lassen wir's schon hängen. Lass bis kommen und bitten. Vorn droht der Bürgermeister. Die Liesl werden heute fahren. Ein paar ist ein Bulldog. Ja, geht nun. Da geht bei keinem Weg nicht hin zu dir. Na, so zu wieder, was fein nicht. Nein, mein Lieber. Von der Bäusnerischen, mein Lieber, will ich nichts wissen. Die Maschinenbrutzerei, die Dame ist, die mag ich nicht. Wir schießen draus. Und ein Stecker bleiben gibt's nicht bei mir, Ros, verstehst? Da schau hab ich, in unserer Gassen. Ja. Hängen schon drin in Luft. Oh,

für ein 50er. Ja, die Gaudi allein ist mir ja das Nachgeben schon wert. Ja, lach ran, du Lauscher, du. Schau, dass du weiterkämpfst. Weißt du überhaupt noch irgendwo mein? Ich geh schon. Nix da jetzt mings mir, verstehst? Und die sind jetzt Hochzeitleute. Und wir fahren gleich am Pfarrhof ab, auf Haselbach, zu meinem hochwürdigen Herrn Bruder. Ja, bist denn du narrisch worden? Ja, das wird ja im 50 Jahren noch verzeiht. Wirst du von deiner eigenen Tochter regelt und bist dir. Wie der Lauf, die heirat nicht! Na, du hast gar nichts drin, verstehst du? Du hast ja dein Kind verstoßen. Was hat ich? Ha? Was du hinterfotziger Kerl, du! Du Sabotagebruder, du! Was bin ich? Da geh ich her, Mann, der Aber jetzt ich fange schon wieder das Rasser an. Ja, wir drücken uns riesig hoch. Ja, ja, du großen Bürgermeister! Ich hab's euch weggesagt, dass mein Vater nicht so ist, wenn's drauf ankommt. Nein, ja nicht. Geh, okay, jetzt hast du keine Angst nimmer, du Lisa, du Liebs. Nicht du. Geh, okay, ja. Nicht, Franz, du pass aufs Fahren auf. Das tut Rosch schon von selbst, wir sitzen in keinem Auto. Nicht, du. Das war das bayerische Hörspiel Die Bulldog-Braut von Georg Lohmeier mit der Musik von Kurt Brückemann. Die Personen und ihre Darsteller: Liesel, Adele Hoffmann, Franzl, Hans Bauer, der Leitner, Wastl Witt, die Leitnerin, Liane Kopf, der Balser, Michel Lang, die Balserin, Maria Stadler, der Schmied Thomas, Franz Fröhlich, der Girgel, Hans-Reinhard Müller und der Herr Pfarrer, Willi Rösner. Die Leitung der Sendung hatte Peter Glas.